Meine wunderbaren Freunde, die verstreut sind in die deutschen Länder und anderen Länder der Welt, habe ich herausgefunden, hören die auch meine deutschen Videobotschaften, Lehren und Predigten. Und jetzt möchte ich ein ganz wichtiges Thema ansprechen, nämlich, wer ist unser Leiter und wo ist unser Leiter? Stell dir vor, ja, mein Leiter ist erreichbar, ich habe seine Telefonnummer, ich rufe den mal jetzt an, dann schicke ich dir mal eine WhatsApp-Message oder ein SMS oder ich rufe ihn mal an. Mein lieber Freund, weißt du, dass im neuen Bund sich alles geändert hat? Im neuen Bund haben wir einen neuen Leiter bekommen. Und der Leiter hat kein WhatsApp. Stellt euch das mal vor. Der Leiter ist auch nicht erreichbar über das Handy und auch nicht über SMS. Der Leiter ist auch per E-Mail nicht erreichbar. Der Leiter ist über das Herz erreichbar. Ja, stell dir vor, die Bibel sagt, dass wir, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus Christus ist unser Pastor und Hirte. Und der Heilige Geist ist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Mit anderen Worten, wir haben einen Vater, der uns leitet als liebender Vater. Dann haben wir einen Jesus, der in unserem Herzen lebt und der uns ganz doll anleitet, als unser Hirte. Und dann haben wir den Heiligen Geist, der in uns drinnen lebt und der uns in alle Wahrheit leiten wird. Alles, was du brauchst für Führung, für Leitung, damit du weißt, in welche Richtung du in deinem Leben gehen sollst, was du wann, wo tun sollst, ist nicht außerhalb von dir zu finden, sondern in dir drinnen zu finden. Und das ist etwas, was viele Christen irgendwie vielleicht gelesen haben, gehört haben und auch nicken dazu, aber Leben und anzuwenden und erleben ist eine ganz eine andere Sache. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du Schwierigkeiten hast, im Sinne, du weißt nicht, wohin du gehen sollst, was du tun sollst, welche Entscheidung du treffen sollst, wohin gehst du ganz am Anfang mal für Rat? In dich hinein oder äußerlich suchst du hier Hilfe? Wenn ich sehe, wie viele Christen Menschen nachlaufen, wenn ich sehe, wie viele Christen versuchen, von Leiter ihre Probleme gelöst zu bekommen, wenn ich sehe, wie viele Christen sich auf andere Menschen verlassen, dann macht mir das große Sorge. Die Bibel sagt, weh dem, der sich auf Menschen verlässt, der Fleisch zu seiner Stärke gemacht hat. Und weißt du, ich sehe im Neuen Testament, dass sich alles geändert hat. Nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes war nicht mehr das Gleiche. Da war nichts mehr das Gleiche. Nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes, nachdem Jesus den neuen Bund geschlossen hat, da ging alles von innen nach außen. Und im alten Bund war alles von außen nach innen, im neuen Bund war alles von innen nach außen. Also, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Weisheit brauchen, wenn wir Erkenntnis brauchen, wenn wir Einsicht brauchen, wenn wir jemanden brauchen, der uns dorthin führt, wo wir hingehen sollen, dann gehen wir wohin? Nach innen oder nach außen? Nach innen. Und weißt du, wenn wir das mal erkennen und ergreifen und leben und anwenden, dann lernen wir vom Herzen her zu leben. Wir lernen in der Ruhe zu leben. Ich saß gestern hier im Studio. Ich bin heute den 7. Tag im Studio. Wir mieten das Studio 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, weil wir müssen auch noch herfahren und aufbauen. Also wir haben lange Arbeitstage, 7 Tage durch jeden einzelnen Tag. Gestern war ich hier im Studio und wir nahmen gestern nur von Nachmittag bis Abend nahmen wir 35 Videos auf. Und die nahm ich auf mit unserer Linda Gissier, die hier arbeitet. Wir machten YouVersion-Videos. Und dann wollte sie auch über dieses und jenes und das reden, in Intervallen zwischen den Aufnehmen, Fragen gehabt, weil sie arbeitet ja auch für Brazilian Kids Care. Und die hatte so eine ganze Anzahl von Dingen, die sie mit mir bereden wollte. Und spontan kam jedes Mal eine Antwort aus dem Mund heraus. Und ich sagte mir, wie machst du das? Wie machst du das? Und ich habe gesagt, das heißt der Heilige Geist. Das heißt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist mein Leiter. Der Heilige Geist, der hat alle Antworten auf alle Fragen. Und der ist nicht weit weg, der ist da drinnen. Er weiß, wo ich wann sein muss, er weiß, wo ich wann hingehen muss, er weiß, wo ich lieber was nicht tun soll, er weiß, wo ich die Finger weglassen soll davon, er weiß, was weise Entscheidungen sind. Der Heilige Geist weiß alles, der ist der perfekte und beste Leiter und der ist nicht außerhalb von mir. Ja, ich liebe es, auf den Rat meiner Mitarbeiter zu hören. Natürlich tue ich das. Ja, klar tue ich das. Ich bin doch kein kontrollierender, dominierender Leiter, der glaubt, er hat alle Weisheit mit dem Löffel gefressen. Also in unseren Meetings nehme ich mir Zeit, die anderen zuzuhören. Ich lasse alle reden, ich lasse alle durch sie ausdrücken oder fließen, was die daraus ausdrücken wollen. Aber in der ganzen Zeit bin ich immer mit meinem inneren Leiter vereint und verbunden. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das Schöne ist, wenn wir lernen zu vertrauen, dass der Leiter, der über alle Leiter steht, in uns drinnen ist. Der Leiter aller Leiter ist in uns beide, Jesus und der Heilige Geist. Mein Hirte, der leitet mich, wohin ich geführt werden muss. Und der Heilige Geist gibt mir alle Antworten, ist mein bester Freund, der führt mich und leitet mich in alle Wahrheit. Und beide sind in mir. Jetzt stell dir mal vor, ein Mensch, der das wirklich ergriffen hat und wirklich im Leben auch angenommen hat und anerkannt hat und anfängt so zu leben, indem er in der Situation, sobald er etwas Wichtiges tun muss, geht er mal in sich und sagt, Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst. Was sagst du denn dazu? Wie siehst du denn diese Situation? Heiliger Geist, geh rechts, geh links oder ist dir egal, wohin ich gehe, dann entscheide ich selbst. Und wenn wir lernen, von innen her zu leben, mit dem Leiter, der da drinnen ist in mir. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Heilige Geist ist ein unwahrscheinlicher Gentleman. Er ist so ein Gentleman, er wird dich niemals pushen. Er wird dich nicht drängen in dem Sinn, dass, okay, du gehst links, also ich werde so lange Druck geben auf dich, bis du links gehst. Nein. Ach, wie schön, unter Anführungszeichen, weil es wäre ja gar nicht schön, es wäre ja gar keine schöne Beziehung. Aber ach, wie schön, denken sich viele Christen, dass es wäre, wenn der Heilige Geist einfach mit ganz klipp und klar lauter Stimme brüllen würde und sagen würde, geh links, geh rechts. Ja, meine lieben Freunde, da wäre gar nicht schön daran. Weißt du warum? Weil wir hätten nie diese intime Beziehung entwickelt mit einem sehr sensiblen Heiligen Geist. Und daher ist wichtig, dass wir lernen, sehr gut mit ihm umzugehen, vorsichtig, aber vor allem uns an ihn zu wenden. Uns permanent nach innen zu wenden und sagen, Geist Gottes, ich weiß, du lebst in mir. Ich verlasse mich auf deine Weise. Ich vertraue auf deine Führung. Ich verlasse mich 100% auf deine Leiterschaft. Ich danke dir. Ich sehne mich nach deiner Leiterschaft. Die will ich haben. Oh Geist Gottes, wie vertraue ich dir, dass du mich von innen her leitest, die vom Geist geleitet sind, die sind die Kinder Gottes. Aber da kommt halt auch die Entscheidung. Suchst du permanent nach Leitung von außen, dann wirst du die Leitung von innen nicht hören. Warum? Weil du denkst, du wirklich, er geht in den Konkurrenzkampf hinein mit den Leitern, die menschliche Leiter sind. Das tut er doch nicht. Er ist liebevoll, er ist sanft, er ist zärtlich, er ist sachte und er erlaubt dir, dich zu entscheiden, welchen Leiter du folgst. Den, der in dir ist oder den, der außerhalb ist. Diese Entscheidung gibt er dir. Wie oft wurden wir von Menschen enttäuscht, wenn der Heilige Geist dabei geweint hat, weil er gewusst hat, dass wir ihn ignorieren, der die perfekte Leiterschaft für uns hat, und dann dafür zu Menschen laufen, damit Menschen uns sagen, was wir tun sollen und wohin wir gehen sollen. Und ich bin sicher, er hat geweint dabei, weil er gesehen hat, wie sehr wir selbst uns dadurch verletzen. Und das tut ihm weh, weil er uns so leidenschaftlich liebt. Möchtest du mit diesem Leiter wirklich ein Leben leben, das friedlich ist, gut ist, permanent in Frieden und Ruhe ist, dann musst du lernen, dich auf den Leiter in dir zu verlassen. Einfach Vertrauen auf ihn. Das musst du ausdrücken, das musst du praktizieren und das machst du einfach schön zu deinem Lebensstil. Also im neuen Bund ist der Leiter wo? In mir drinnen. Danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.